Einsicht. Vorgaben. Das Vorgegebene kann zeitweise gut von uns Menschen bedacht werden, zumal wenn die damit verbundenen Gedanken und Ideen stimmig von ihrer Art sind. Deren elementare Bestandteile setzen sich dabei zu Kenntnissen zusammen. Diese möchten von einem gewissen Wert für uns, aber auch für andere Leute sein. Worte lassen sich eigentlich mit dem Gewirkten eines Menschen zu dessen Grundlage vereinigen, da diese bereits gesagt und festgelegt worden sind. Dann kann mit deren Zuhilfenahme etwas geklärt und es so verständlich gemacht werden, was vorkommt. Dazu soll man diese Sprache in einer einfachen und passenden Weise sprechen. Das soll manches Gute für uns möglich machen können, wenn wir dem genügen.